Schnee, unergründlich und warm. Und wie eine Welle greift sie nach dir jederzeit. Dem einen gelingt es zu fliehen und erspart sich das Leid. Doch ich lass mich treiben und nehm deine Zärtlichkeit. Wird der Zauber der Nacht nie vergehen. Der Sommerwind streichelt dein Haar, du bist da und die Erde beginnt sich zu drehen. Komm, komm, wir tanzen den Walzer von Napoli. Wir umarmen die Welt und versinken im Meer unserer Fantasie. Keine Macht, die uns hält, nur die Liebe allein, nur die Liebe zählt, uns begleitet die Melodie von Napoli. Die Sterne verglühen und der Morgen wird leise wie Nacht. Längst hat sie in uns das unendliche Feuer. Vor uns endlos der Strand, unsere Spuren im Sand und die Erde beginnt sich zu drehen. Komm, komm, wir tanzen den Walzer von Napoli. Wir umarmen die Welt und versinken in mir unserer Fantasie. Keine Macht, die uns hält. Allein nur die Liebe zählt, uns begleitet die Melodie von Napoli. Komm, komm, wir tanzen den Walzer von Napoli. Wir umarmen die Welt und versinken im Meer unserer Fantasie. Keine Macht, I'm not afraid.